1. Als König Hiskia dies Nachricht erhielt, zeigte sein Tief Bestürzung, in dem sein Kleid Azeris, sich in ein Baskiwand hulte und den Tempel Jahwehs aufsagt. 2. Gleichzeitig entsandte Eljakim, den Vorsteher des Palasts, Sebna, den Staatsschreiber, soe die Altesten Priester, die ebenfalls Baskiwander Trugen, zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. 3. Sie überbrachten Jesaja Hiskias Botschaft, dieser Tag ist von großer Not, Zachtigung und Verwerfung geprägt, denn wir befinden uns in einer äußerst kritischen Lage, vergleichbar mit einem Kind, das zur Geburt bereit ist, doch die Kraft zur Entbindung fällt. For, wie erlegt hat Jahweh, den Gott, die beleidigenden Wort des Rabsake gehort, den der Assyrisch König gesandt hat, den lebendigen Gott zu verhonen. Moge Jahweh dies Lasterung bestrafen, die vernommen hat. Wir bitten dich daher, für den verbliebenen Rest unseres Volks Verbit einzulegen. 5. Nachdem die gesandten König Hiskias bei Jesaja eingetroffen waren. 6. Erwidet Jesaja ihnen, überbringt ihrem Herrn folgen Botschaft Jahwehs, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehortest, mit denen die Diener des Assyrischen Königs mich verhöhnt haben. 7. Ich werde im einen Geist eingeben, so dass ein bestimmt Nachricht erhalten und daraufhin in sein eigenes Land zurückkehren werde. Dort werde ich in dann durch das Schwert toten lassen. 8. Daraufhin kehrte der Rabsake zurück und traf den Assyrischen König bei der Belagerung von Libnaren, die dieser zuvor von Lachish abgezogen war. 9. Als Sanherib jedoch die Nachricht erhielt, dass Tiraka, der König von Kush, ausgezogen war, gegangen zu kämpfen, sandte Ernüt Boten zu Hiskia mit der Botschaft. 10. Sagt Hiskia, dem König von Juda, lass dich nicht von deinem Gott, auf den du vertraust, torschen, indem du glaubst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Assyrischen Königs fallen. 11. Du hast doch selbst gehort, why die Assyrischen Könige mit allen Landen verführen, indem sie dies vollständig vernichteten. Glaubst du wirklich, du contest in kommen? 12. Haben etwa die Götter der Völker, die mein Vorfahren vernichteten, why Goshen, Haran, Rezeph und die Bewohner von Eden in Thalassa, dies retten können? 13. Wo sind die Könige von Hamath, Arpad und die Herrscher der Stadt Sepharwaim, Hanaran der War geblieben? 14. Nachdem Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hat, begab sich in den Tempel Jahwehs und betet in dort vor Jahweh aus 15. Hiskia betet vor Jahweh und sprach, Jahweh, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist der War Gott über all Königreich der Oder, du hast den Himmel und die Erde erschaffen. 16. Nage, Jahweh, dein Ohr und Hor, Hoffner, Jahweh, dein Organ und Sei. Hor doch die Wort Sanheribs, der sein Boten gesandt hat, den lebendigen Gott zu verhonen. 17. Es ist war, Jahweh, die Assyrischen Könige haben tatsächlich die Völker und ihr Land verwüstet. 18. Sie haben deren Götter ins Feuer geworfen, weil dies kein Warren Götter waren, sondern lediglich von Menschenhand gefertigter Objekt aus Holz und Stein, die daher leicht zerstört werden konnten. 19. Doch nun, Jahweh, unser Gott, rett uns bitte aus seiner Macht, damit all Königreich der Oder erkennen, dass du, Jahweh, allein Gott bist. 20. Daraufhin sandt Jesaja, der Sohn des Amoz, ein Botschaft in Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht Jahweh, der Gott Israels, ich habe den Gebet besuglich Sanheribs, des Königs von Assyrien, erhort. 21. Dies ist das Wort, das Jahweh über in gesprochen hat, die Jungfrau, die Tochter Zion, verrachtet und verspottet dich. Die Tochter Jerusalem schüttelt hinter dir den Kopf. 22. Wenn es du verhöhnt und gelastet? Gegen wenn es du den Stimm erhoben und den Organ hochmütig im Porch hoben? Gegen den Heiligen Israels. 23. Durch den Boten es du den Herrn gelastet und behauptet, mit meiner Wielsal und Streitwagen habe ich die Berge bestiegen, sogar den äußersten Libanon. Ich habe sein hochsten Zeden und erlesensten Zypressen gefolgt und bin bis zu seinen entlegensten Unterkünften und dichtesten Walden vorgedrungen. 24. Ich habe Brunnen gegraben und fremde Wasser getrunken und mit meinen Fassen Alkanali Ägyptens trockengelegt. 25. Hast du nicht gehört? Ich habe dies schon vor langer Zeit vorbereitet und von altersher bestimmt. Nun habe ich es geschehen lassen, dass du befestigt stadt zu Wusten Steinhofen magst. 26. Eier Bewohner wären macklos, erschrecken und werden gedemütigt, vergleichbar mit Kraut auf dem Feld, sprießendem Grun, gra auf den Dachen oder verdorendem Getraid. 27. Dein Aufsten und Dein Niedlissen sind mir bekannt, ebenso Dein Kommen und Gehen und Dein Wuten gegen mich. 28. Weil du gegen mich wottest und Dein Hochmut bis zu meinen Ohren gedrungen ist, wird ich dir einen Ring in Dein Nase und meinen Saum in Dein Lippen legen und dich auf demselben Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. 29. Dies soll dir als Zeichen dienen, in diesem Jahr werdet essen, was von selbst wachst, und im zweiten Jahr, was aus den Wurzeln nachwachst. Im dritten Jahr jedoch sollte sehen und ernten, Weinberg pflanzen und deren Frucht genießen. 30. Der Überrest des Hauses Juda, der entkommen ist, wird ernüd Wurzeln schlagen und Frucht tragen. 31. Den von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und vom Berg sein, wer den Überleben kommen. Do Eifer Jahwehs der Heerscheren word dies bewirken. 32. Die Schalb spricht Jahweh über den König von Assyrien, a word dies stad nicht betreten, keenen Pfeil auf sie schießen, keenen Schild gegen sie erheben und keenen Belagerungswall gegen sie aufschütten. 33. Auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist, word a zurückkehren, dies stad word a jedoch nicht betreten, so lautet der Spruch Jahwehs. 34. Ich word die stad beschützen und sie retten, meint willen und meins dieners David willen. 35. In derselben Nacht zog der Engel Jahwehs aus und totit im Lager der Assyra 185.000 man. Als man am nächsten Morgen aufstand, fand man sie als leblos leichen vor. 36. Daraufhin brach Sanherib, der König von Assyrien, auf, zog ab, Kurtiam und blieb in Ninive. 37. Als eins tags im Tempel Saints Gotts Nisroch betit, mordeten in Saints Sonne Dramalek und Syriza. Sie flohen anschließend ins Land Ararat, und Saints Sonne Sahaden word und Saints Estel König.